Hey! Ich sehe noch mindestens 300-400 Leute, die ausgehalten haben, trotz des schlechten Wetters. Quetscht euch unter die Bierbuden, quetscht euch unter die Würstchenbuden. Haltet durch, haltet durch, haltet durch, genau wie die nächste Musik. Nochmal ganz recht herzlichen Dank an Less on One, die hier wirklich Katastrophendienst geleistet haben. Bei unglaublichen 30 Liter pro Quadratmeter hat diese Band einfach weitergespielt. Das ist unglaublich. Kauft Lose, an den Kassen sind noch genügend Lose, damit ihr nachher das Bahnferkel gewinnt. Und jetzt kommt richtig gute Laune-Musik. Jetzt kommt Punk. Punk aus Hamburg, aus Uelzen und aus Lüneburg. Diese Gruppe hat einen Namen, der viel Holz verspricht. Tischlerei Leschitzky Goblow! Dankeschön. Okay, kannst du mir die Gitarre hier ein bisschen vom Monitor wegnehmen? Hey, hey, Viel Spaß!